Alter am Saxophon. Ihr meint die Rap fresh, weil das Crack flasht. Aber jetzt kriegt ihr Backpack, Rapper euer Speck weg. Mit dem Flow wie Napalm, weil er einfach alles wegbrennt. Ihr könnt gerne wegrennen, weil wir jedes Versteck kennen. Synchron ist wild geworden, so wie Redman. Feier mich und sprüh mir ein Whole Car mit Fat Caps. Damit alle wissen, dass Synchron wieder back ist. Eigentlich musste ich schon sterben, doch der Tod war beschäftigt. Du bist hässlich, so wie eine Schwuchtel, die lächelt. Keiner will sich irgendwie in einen Bus zu dir setzen. So hässlich, ich hab gleich keine Lust mehr zu rappen. Frauen drohen immer wieder an deinem Duft zu verrecken. Deine Freundin kann nicht riechen und ihr Busch ist am längsten. Sie kann dich unter ihren Brusthaaren verdecken. Du schaust in die Sterne wie ein Astronom. Ich flieg mit dem Floß übers Saxophon und mal Bilder, als wär ich Picassos Sohn. Euer Style ist so lecker wie für Knastis Brot. Was lachst du so? Ach, du bist absolut stoned. Dann komm mal her und gib mir was ab von deinem Dope. Jetzt mal unter uns, nicht dass du mich hasst oder so. Ich verrate dir was, Mann, du hast gar kein Flow, wie du rappst, klingt so, wie wenn ich kack auf dem Klo. Mein Pimmel hat mehr Umfang als ne Flak-Munition und der schlägt auch so ein, wenn ich rapp. Neben mir klingst du so, als ob ein Einzeiler rappt. Tu mir einen Gefallen, leg das Mic einfach weg. Deine Mucke ist für'n Arsch, nenne Scheißhauseffekt. Yeah, nenne Scheißhauseffekt, du Wichser. AI, wir sind fresher als die Eiszeit. Zischen paar Bags und trinken becherweise Weißwein. Wer ist dieser Rapper, der am Mic rhymt? Synchron, Baby, ich bin fetter als ein Eisbein. Yeah. Synchron, AI, Baby. Ja. Denn es ist AI am Mic und du meinst Teil zu sein. Doch du bist nur ein Schwein, das nicht weiß, wie man eigentlich rhymt. Oh nein. Und drum wirst du zerteilt. Oh nein. Und es wird keinen geben, yeah, der weint. Komm her, hör gut zu, dieser Sound macht dich fertig. Martell und die Crew klingt schon sehr gefährlich. Ich garantier dir, die Texte sind ehrlich. Wir spitten die Besten, der Rest beschwert sich. Wir spitten derbste Raps und wissen, dass es mehr gibt. Sitzen und schreiben, schwitzen und ciphern. Wir bringen dir Shit mit, du bist begeistert. AI tritt zu, weil viele Rapper scheitern. Wenn du sprichst, dann so schwul, wie wir gestern high waren. Ich steh am Mic mit Gedicht, sicher die Einnahmen. All-inclusive Crew aus Münster, kannst du eintragen. Wir sind die Künstler, die die fetten Lines haben. Du wärst gern dünner, würdest gern geiles Vibe haben. Ich muss dir leider sagen, daraus wird nix. Du kriegst jetzt keinen geblasen, interessierst nicht. Wir sind dabei, durch zu starten, liefern den Real Shit. Gib dir die Drums und fühle das Sax. Beweg dich, du Punk, und spür unsere Kraft. Du hast nicht viel entgegenzusetzen. Ich spiel mit dir und erleg dich mit Sätzen. Und du krepierst, weil für dich Rap nur ne Mode war. Doch wir hier machen wir nun schonen klar, was? Du bist so am Arsch, wenn du meinst, dass du was reißen kannst, komm mal klar, ja. Und rhyme keine Scheiße, Mann, dein Style ist erster Klasse. Nein, du battlest wie ein Erstklässler, Junge, du bist kacke. Und drum sag ich dir, es wär besser, wenn du kleine Bitch dich mal verpisst. In dein Gesicht ertrag ich nicht, drum ist es Pflicht, dir zu sagen, du bist eher schlechter. Du bist der Rapper, der nur auf MySpace post. Du kleine Ho, bist leider tot, denn du hast keinen Flow. Dein Producer ist ein Loser, denn er steckt in deinem Po. Komm schon, Bruder, sei mal cooler und beende deine Show. Denn es ist der ja, ja, Mike, und du meinst Zeit zu sein. Doch du bist nur ein Schwein, das nicht weiß, wie man rhymt. Oh nein. Und drum wirst du zerteilt. Oh nein. Und es wird keinen geben, der weint. Lad das auf dein Stick, pump das über deine Anlage. Hier kommt A zum I, für euch mag ich schon ne Marke. Die Konkurrenz stellt sich die Frage, was wir wohl als nächstes planen. MCs werden panisch, häng die Karriere an den Nagel. Ich muss mich nicht mehr vorstellen, kill Rapper durch den Walkman. Nehm sie dann auseinander und löse sie auf wie Formeln. Check dir diese Technik, ich tänzel Teil aus wie Formeln. Und scheine am Mic wie die Sonne in Kalifornien. Das hier bringt euch Vögel weit über das Limit. Ich bleib weiter sick, oh scheiße, ja man, so ist es. Denn ich mach das Ding nicht für Scheine und dickes Biss, sondern gib einfach einen Fick auf Glamour und Blitzlicht. Also komme nicht so mit deinem gestotterten Flow. Ich will das hier nicht hören, lass das Mikrofon los. Guck, ich produziere Tracks, lad sie im Internet hoch. Chill den ganzen Tag nur mit den Jungs und rauch mein Dope. All inclusive, die Crew, die so true ist wie Wood. So just do it, be cool, hör AI shit im Loop. All inclusive, die Crew, die so true ist wie Wood. So just do it, be cool, hör AI shit im Loop. Yo, was soll ich machen, wenn ich dem Flow unterliege? Mich wegreißen lassen, bis jeder von uns uns kriegen kann, was er zu verdienen hat. Was ich sonst so mach, beschreibt heute Pontus Sachs, weil wir wissen, wer gewonnen hat. Vermeiden, was in der Tonne lag, ich lass alles raus aus dem Bauch und werde schlauer von den Texten, die ich schreibe. Keine Zeile ist aus auf Applaus. Wir produzieren in einem Bauernhaus, doch ihr seht, wie die Bauern aus. Stellt euch eure Titans vor, schießt damit ein Eigentor. Wir liegen schon nach 5 Minuten vorn. Ihr könnt noch nicht mal vernünftig hören, Mann. Beats, auf denen man zerstören kann, werden von euch nicht erkannt. Ihr sucht eine Wand und weil ihr daran glaubt, dass es immer weiter geht, lauft ihr darauf zu. Ihr müsst euch beweisen, auch wenn du versuchst, deinen Punkt zu landen, kannst du nichts mehr reißen. Das Spiel ist zu Ende, ihr haltet das Ziel in den Händen. Raps kommen nicht nach Wunsch, aber so wie man sie sich wünscht. Wir sind da vernünftig und wollen eure Mikrofone zum Frühstück. Verzichten jetzt auf monotone Ansagen, da ist nichts mit Anfragen. Wir belohnen euch, wenn wir anfangen. Sound für die Anlagen, nachdem deine Verwandtschaft die längste Zeit mit dir verwandt war. Ihr habt einen Wendekreis, mit dem ihr Löcher in die Wand fahrt. Das ist kein guter Standard, denn du bist nicht beweglich. Reagier auf Dinge, die ich sage, denn das sieht dir ähnlich. Ihr macht Rap eklig. Ich trainiere die Stimme, die ich trage, weil ich darin etwas habe, das Menschen etwas geben kann, von dem sie sagen, dass man ohne nicht mehr leben kann. Schaut euch diese Hegel an, die überhaupt kein Leben haben. AI, komm mal eben an. Guck nach deinem Nebenmann, er ist jetzt schon nebenan und kommt nicht wieder.